Meditation für den Herzmeridian. Setze dich an einen bequemen Ort oder lege dich bequem hin, vielleicht sogar draußen in der Natur. Und achte bitte darauf, dass du es warm genug hast, entweder mit einer Decke zugedeckt bist, damit du in den nächsten Minuten während dieser Meditation nicht unterbrochen wirst, weil es dir zu kalt wird. Wenn du bereit bist und deinen Platz gefunden hast, dann bitte ich dich, deine Augen zu schließen und mit mir zu atmen. Tief ein- und ausatmen. Und wieder tief ein- und ausatmen. Finde deinen Rhythmus und achte darauf, dass du die Luft bis in deine Lungenspitzen fließen lässt und sich dein Brustkorb hebt und senkt. Und stelle dir dabei vor, wie du bei jedem Ein- und Ausatmen den Raum für dein Herz öffnest und wieder schließt. Und öffnest und schließt. Und merkst, wie dieses Großmachen und wieder Kleinwerden in seiner Regelmäßigkeit der Motor deines Lebens ist. Nur durch dieses Großmachen und Kleinwerden ist dein Herz in der Lage, als Pumpe zu arbeiten und das Blut durch deinen Körper zu pumpen. Fühle, wie du deinen Herzraum erweiterst, ganz bewusst, und ihn wieder zusammenziehen lässt und sich dadurch diese Pumpwirkung entwickeln kann. Nimm dir Zeit, dich darauf zu konzentrieren und mal zu spüren, wie du mit jedem Atemzug deinen Brustraum ausdehnst und wieder eng machst. Und nun lade ich dich ein, mit mir auf eine Sommerblumenwiese mitzukommen. Auf eine Wiese, auf dem gerade der Klatschmohn blüht. Die Wiese sieht fast aus, als würde sie nur aus roten Blüten bestehen. Das Rot dieser wunderschönen Klatschmohnblüten hat das Grün komplett verdrängt. Und es sieht aus, als würdest du in einem roten Meer baden. Ja, erfreue dich daran und springe durch dieses riesige Feld voller roter Blüten. Und spüre, wie sie dich zart berühren, während du durch dieses Feld springst. Tobe wie ein Kind, freue dich an diesem Schatz der Natur. Springe und lache und tanze, so wie es dir gerade in den Sinn kommt. Renne über dieses Feld und sauge das Rot dieser Wiese auf. Sauge die Energie aus dieser Farbe in dich auf. So rot wie das Blut, das dein Herz durch deinen Körper pumpt. In jede Ecke deines Körpers trägt dein Herz diesen Lebenssaft. Und während du über diese Wiese springst, näherst du dich einem Obstgarten mit vielen, vielen Obstbäumen. Und gerade, jetzt gerade, hängen die Bäume voll mit roten Kirschen. Renne hinüber und nimm dir so viel Kirschen, wie du brauchst. Freue dich an dem saftigen Geschmack reifer Kirschen. Nimm dir so viel du willst, egal ob dir der rote Saft aus dem Mund tropft. Egal, fülle dich mit diesem guten, guten Tropfen, mit dem Geist der Natur. Freue dich darüber, dass alles bereit ist für dich und dich nährt und dir das gibt, was du brauchst. Es ist der Fluss des Lebens, der alles aufrecht erhält, so wie das Blut durch deine Adern fließt. So fließt die Energie durch das Leben. Nimm sie auf. Bediene dich. Nimm sie auf in Form von guten Nährstoffen, in Form von guten Düften, in Form von frischer Luft, in Form von wunderschönen Bildern vor deinen Augen, in Form von dich zart berührenden Gräsern und Blüten des Feldes, durch das du gerade springst. Nimm den Fluss des Lebens aber auch durch die Geräusche um dich herum wahr. Höre, wie sich die Blätter im Wind berühren und die Bienen und Vögelchen um dich herum ein Konzert geben. Achte darauf, mal ganz bewusst, und lausche. Und wenn du magst, setz dich unter den Kirschbaum oder mitten ins Klatschmohnfeld und bleib einfach mal in Ruhe sitzen oder leg dich hin und höre auf das Konzert der Natur. Lausche. Lasse dich beruhigen durch das Konzert der Natur. Und sei dir bewusst, dass alles, was du brauchst, da ist. Nimm es bewusst wahr, es ist da. Es ist immer da. Du musst nur lauschen. Sei dir auch bewusst, dass dein Körper die Ruhe braucht, um zu regenerieren. Lass es zu. Und lausche. Und atme immer wieder zwischendurch. Und wenn du magst, sauge dich auch mit den wunderschönen Farben des Sommers auf. Die Farben der roten Blüten, der Farbe der roten Kirschen, aber auch natürlich der grünen Blätter, des blauen Himmels, der weißen Wolken. Fülle dich mit allen Dingen, die dir gut tun, die dich nähren. Und nun lade ich dich dazu ein, wieder zurückzukehren, ganz sanft. Und ich werde bis drei zählen. Und bei drei öffnest du deine Augen, dehnst und reckst dich und atmest tief durch und kommst im Hier und Jetzt wieder an. Eins, zwei und drei. Yay! Atmen und dehnen und strecken. Wundervoll. Lass es nachwirken, das, was du gerade erlebt hast.